Kapitel 40. Gott wird sich immer um uns kümmern und uns versorgen. Wie wir hier im Buch schon gesehen haben, können wir Gott sehr schnell in seinen Versorgungsmöglichkeiten einschränken. Aber Gott kennt keine Grenzen. Gott kann uns auf eine Weise versorgen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Wenn wir nur glauben können, dann wird nichts unmöglich sein. Meine Frau und ich leben seit langem in der übernatürlichen Versorgung Gottes und könnten mehr Geschichten darüber erzählen, als in dieses Buch hineinpassen. Wir haben schon über Matthäus 6 gesprochen. Schauen wir uns die Verse 25 bis 34 noch einmal an. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht, ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder, was werden wir trinken? Oder, womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ich möchte dich gerne herausfordern, ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate ein bis zweimal täglich diese Verse zu lesen und dir dabei Zeit zu nehmen, über sie nachzudenken. Das sind so kostbare Schriftstellen. Schauen wir uns Vers 26 an, seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Jesus fragt, seid ihr nicht viel mehr wert als sie, wenn wir uns um irgendeine materielle Versorgung sorgen? Zweifeln wir an der Liebe Gottes? Wir glauben, die Vögel seien Gott wichtiger als wir. Dann spricht Jesus über die wunderbaren Blumen, wie schön sie sind, ohne selber irgendetwas für ihre Schönheit getan zu haben, Gott lässt sie einfach so schön gedeihen. In Vers 30 bezieht Jesus die Aussage auf uns, als er sagt, wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen, Gott macht hier sehr deutlich, dass wir an seiner Liebe für uns zweifeln, wenn wir uns aufgrund irgendwelcher materieller Bedürfnisse unseres Lebens Sorgen machen, und glauben, dass für Gott die Vögel und die Blumen wichtiger seien als wir. Ich liebe Vers 32, denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Jesus unterscheidet klar zwischen den Menschen, die in der Welt leben und uns, seinen Kindern. Er sagt, dass, wenn du ihn nicht als deinen Vater kennst, du deine Gedanken, deine Zeit und deine Energie auf materielle Dinge fokussieren musst und dich darum sorgen wirst. Aber wenn dein Glaube auf deinen liebenden, himmlischen Vater ausgerichtet ist, brauchst du dir um keine dieser Dinge Sorgen machen. Das wunderbare Resultat eines sorgenfreien Lebens. In all den Jahren meines Dienstes bin ich von unzähligen Menschen gebeten worden, für sie zu beten, dass sie mit Frieden erfüllt werden. Sie berichten mir von ihrem stressigen Leben und dass sie keinen Frieden im Herzen haben. Ich liebe die Menschen, deshalb versuche ich auch immer ehrlich mit ihnen zu sein. Ich frage sie immer zuerst, machst du dir Sorgen? Fast ausnahmslos sagen sie ja. In Philipper 4, 6, 7 steht: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn ich sie zu diesem Bibelvers führe, zeige ich ihnen, dass Vers 7 das garantierte Ergebnis eines sorgenfreien Lebens beschreibt. In Vers 7 steht, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich erkläre ihnen, warum es so wichtig ist, das Wort Gottes zu befolgen, und verdeutliche ihnen, dass sie, wenn sie tun, was in Vers 6 steht, sie anschließend die Verheißung Gottes aus Vers 7 erleben. Dann werden sie Frieden empfangen, mächtigen, lebensverändernden Frieden. Ich ermutige Sie, über diese Schriftstelle und über das Wort Gottes nachzusinnen. Ich weigere mich, für Sie zu beten, dass Sie Frieden empfangen, weil ihnen das nicht weiterhelfen würde. Der Friede kommt nicht zu dir, weil jemand diesbezüglich für dich betet, sondern weil du aufhörst, dich zu sorgen, was Sünde ist. Ich biete ihnen an, für sie zu beten, dass der Heilige Geist ihnen hilft, gemäß dieser Schriftstelle zu leben.